Das Lied der Jugend ist eines der ersten Kampflieder der organisierten Arbeiterjugend. Der Bremer Lehrer Heinrich Aldermann schrieb es 1907 zur Melodie des Andreas Hofer-Liedes zu Mantua in Banden. Der linke Sozialdemokrat Aldermann musste sich den Schutznamen Heinrich Arnolf zulegen. Nach 1918 wurde das Lied weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und 1922 zum Lied des Komsomol in der Sowjetunion.